Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Ein Tag wie Hängematte. Schulz, Kriminalkommissarin Ost, und ihre Kollegin Sajoscha, Kriminalkommissarin West, haben ausnahmsweise nichts zu ermitteln. Eugen Schneider, Kollege mit Wortfindungsstörungen, glaubt nicht an die glasklaren Suizide, von der die Presse täglich berichtet. Warum hat die Drogentote auf dem Rummelplatz ebenso wie die Dame im Hotel einen Abschiedsbrief hinterlassen, der mitten im Wahlkampf einen Schatten auf den Spitzenkandidaten wirft? In der neuen Kriminalgeschichte von Oliver Bukowski suchen die beiden Kripo-Damen nach Motiven der Suizidopfer und entdecken das Selbstmörderische in der Politik. Marge, mein Herz gebobbelt, Bulletöchterchen, Frühstück ist fertig. Marge, wann ziehst du wieder aus? Ja, red mir so zu einem Mensch, der einem gerade um 5:30 frische weggeholt. Du bist kein Mensch, du bist meine Mutter. Brötchen, sagst du? Herrgott, siehst wieder aus wie Käfighaltung, so vor Dienstbeginn. Mir müsse unbedingt was mit deiner Frisur machen. Ich meine, auch wenn du schon unbedingt mit deiner kleinen Kommunistin ermitteln musst, solltest du nicht auch noch die stalinistische Sturmlok von dir kopieren. Wir sind Adel, Sajoscha. Adel. Das verpflichtet. Wozu gleich mal? Wie schon der Herr Heine Heinrich gesagt hat, dem Proll den Feinsinn fürs Kulturelle beibiege. Wir zwar haben da einen historischen Auftrag. Du vielleicht, ich nicht. So kenne ich mein Töchterchen. Verdränge wie saudischer Öltanker. Solltest du nicht, mein Kind. Das macht Krebs oder Blähungen. Also steh dazu, deine Mutter ist bei dir. Trag die Kultur in den östlichen Busch. Kämpfe! In unserer Familie stirbt man mutig in die Stiefele. Guter Figurensitz, Würde, Stil. Saubere Unterwäsche natürlich vorausgesetzt. Mutter, Hauptkommissarin Schulz mit TZ kennt ihren Heine wie du dein Who is Who. Und außerdem hast du mir in die Hand versprochen, kein Martini vor 11 Uhr. Was mir den Herbst meines Lebens empfindlich verhagelt. Ja, aber ich bin nüchtern. Und überhaupt, also wohin das Auge schaut, ist doch kein Leben nicht nüchtern mehr lebenswert nicht. Hör mal, erst kamen die Schulden, dann der Tod. Oder 284 Bewerbungen, die letzte war sein Abschiedsbrief. Oder hier, kein Strom, kein Telefon, kein Brot für die Tochter, da ging sie in die Havel und ohne und so weiter. Mutter, das ist keine Kultur, das ist die Bild. Belehr deine Mutter nicht mit deiner Bürostimme. Auch Halbwahrheiten sind zur Hälfte wahr. Und die Hälfte reicht einer Leica von Bursch Schlichtehof schon völlig, um das Ganze im Blick zu haben. Wir können ja noch eins und eins zusammenzählen. Schand ist, was ist. Und das kurz vor der Wahl. Ist recht. Reichst du mir jetzt mal die Marmelade? Geht's einem so dreckig wie dem Oste, da muss man sich doch nicht gleich umbringen. Da kann man immer noch Trost in einem guten Buch suchen. Oder von einem Bild. Oder bei Schuberts Klavierkonzerte mit einem... Martini plus Olive, ich weiß. Die Marmelade. Ist das noch meine Tochter? Wo ist das Engagement für Soziale? Das Mitgefühl? Dein Job versaut dir demnächst die ganz 68er Erbmaß. Du bist schon einfach nur noch ein kalter, verrohter Bulle mit Schweißflecken unter den Achseln. Danke, Frau Mutti. Bon Appetit. Ich esse im Büro. Ja, und mein Marmelade? Soll die jetzt ganz sinnlos selbstgemacht dastehen? Mach dir eine Gesichtspackung draus. Das war jetzt frech. Und ich hab das gehört. Trost und Martini. Prösterchen. Ja, gibt's das? Das gibt's doch nicht. Einer für alle. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Wählbar statt käuflich. Hermann Brücke. Politik hat wieder einen Namen. Wer Brücke wählt, wählt Arbeit. Arbeit, Renten, Bildung. Scheiße, scheiße, scheiße! Scheiße? Na hoppla, sind das nicht die deinen? Brücke und so? Ach, halt die Klappe, Söhnchen. Du hast verpennt und ich war so reizend, dich in die Schule zu kutschen. Du solltest in stiller Demut dankbar sein, statt mich zu reizen. Herrgott, müssen die gerade jetzt? Ich muss zum Dienst! Gute Politik ist wie Pinkeln gehen. Sie hält sich nicht an Zeiten und Gesetze. Sie reagiert auf Not und zwar sofort. Pinkeln gehen? Welcher Schwachkopf sagt das? Du! Dann stimmt's. Bringt uns nur auch nicht weiter, was ich nun wieder für eine Eigenschaft jeder Politik halte. Oh, seit wann denkt mein Sohn über Politik nach? Kein RMB in den Top 10? Kommt nicht wieder vor. Was ist denn das? Willst du doch jetzt nicht das Blaulicht aufs Dach pappen? Ich denke, das geht nur im Ernstfall. Darf ich dich an dein letztes Zeugnis erinnern? Keine Fragen mehr, Euer Ehren. Also. Sayosha, Sie sind zu spät. Sie auch. Ich bin immer noch Ihre Vorgesetzte. Und zwar mit einer erbärmlichen Vorbildwirkung, würde ich sagen. Aber ich melde es nicht weiter, ja? Geben Sie mir einfach einen Kaffee aus und Schwamm drüber. Nach Ihnen, Frau Kommissarin. Nie im Leben. Dem bösen Feind nie ungedeckt den Rücken zuwenden. Ihre Ausbildung, Frau Hauptkommissarin. Haben Sie tatsächlich so gute Laune oder grinsen Sie nur gegen Ihre Magenfalten an? Was ist eigentlich mit Ihren Haaren? In die Steckdose gegriffen? Das war gemein. Ja, mir geht's auch gleich besser. Eugen! Wo zum Geier ist der Kreuzschnabel? Schneider! Schokocroissants! Ah, Sayosha, das ist aber nett, dass Sie... Da ist er, der Kreuzschnabel. Sayosha, Sie haben sich ja ganz gut eingelebt, scheint's. Was haben Sie da unterm Arm, Schneider? Die Bild, dies und das, vielleicht ein Herrenmagazin. Ich tippe, der Kollege hatte gerade sein Morgengeschäftchen. Ist so seine Zeit, wo er... Keine Details, bitte. So, und wer ist hier gleich der Kreuzschnabel? Schon gut, Eugen. Die Lage. Ich höre Ihren Bericht. Also bei allem Respekt, mir reicht das langsam. Ja, ich stehe ein oder zwei Dienstgrade unter Ihnen. Und ja, es kommt vor, dass ich in der Aktenlage ersaufe und neuerdings hin und wieder unter diesen... Wortfindungsstörungen? Ja, danke. Diesen Wortfindungsstörungen leide. Aber ich arbeite wie eine Rummelnutte und da verbiete ich mir ständig als Dartscheibe ihrer Launen und kleinen fiesen Bemerkungen herhalten zu müssen. Auch ein Mann ist irgendwo nur ein Mensch. So, das wollte ich mal sagen. Na, und das ging doch schon ganz supi flüssig. Sayosha, Schneider, ich habe Sie gehört und entschuldige mich in aller Form. Ich auch. Ich heize sogar mit Croissants nach. Nehmen Sie es mir nicht krumm, aber ich hatte heute Morgen Politik auf nüchternen Magen. Und wo wir uns jetzt alle wieder furchtbar lieb haben, gehen wir stramm ans Werk. Eugen, wie sieht's aus? Was haben wir denn so auf der Tageskarte? Tja, also, ich... Eugen. Mit welcher Vokabel darf ich aushelfen? Eigentlich haben wir nichts. Nichts? Ja, ein bisschen Nachbereitung. Die Oder-Geiselnahme braucht noch den Bericht, aber sonst, ja, eigentlich nichts. Eugen, verbinden Sie mich mit meinem Friseur. Nein, erst die Maniküre, dann Friseur. Das heißt, Eugen, nun trampeln Sie nicht wie unter Notdurft. Was heißt was? Naja, ich bin ja eigentlich kein Ermittler, aber... Ach, vergessen Sie es, das war nur so ein Gedanke. Meine Fresse, Schneider. Sie hatten also so einen Gedanken? Ja, ich kann mich noch gut erinnern, beim ersten Mal tut das sehr weh. Aber nun reden Sie endlich. Gut, hier... Bitteschön. Kurier? Super Illu, Bild? Was wollen Sie uns damit sagen, Schneider? Die Suizide. Sind Suizide. Astrein. Keinerlei Fremdeinwirkung. Abschiedsbrief, saubere Arbeit der Spurensicherung. Klar, im Einzelfall tragisch, aber doch wohl nicht unsere Kannebier. Ja, im Einzelfall tragisch, ja. Im Einzelfall schon, aber diese Häufung. Und immer astrein, wie Sie sagen. Immer alles klar. Immer solche Abschiedsbriefe. Kam mir komisch vor. Komisch? Na, aber da ermitteln wir doch rasend gern. Herrgott, diese Schweineblätter leben von Katastrophen. Sex, Klatsch und Katastrophen. Sind Sie so naiv oder arbeiten Sie für meine Mutter? Schon gut. Wie gesagt, war nur so ein blödes Gefühl. Ich mach mich dann jetzt mal an die Akten. Welcome back, mein Eugen. Und nichts für ungut. Ich sehe auch manchmal Gespenster. Das letzte heute Morgen in meinem Schminkspiegel. Oh, na, Mon Hauptkommissarin, ist das was? Ein Tag wie Hängematte. Haben Sie sowas schon erlebt? TZ? Schulz! Das Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst. Hm? Sie blättern ohne Gummihandschuhe in diesen Dingern da und... Nee, ich fass es nicht. Sie haben schon wieder diesen Blick. Blick? Dieses linksseitige Schielen. Immer wenn Sie wo dran sind, schielen Sie so unvorteilhaft. Schulz, ich rede mit Ihnen. Ich beleidige Sie sogar nach Kräften. Sejoscha, rufen Sie Schneider zurück sofort. Und besorgen Sie mir die Akten zu all diesen Fällen hier. Berichte, Fotos, Abschiedsbriefe, Feststellungen der Todesursache, die ermittelnden Kollegen, alles. Ich will... Was ist? Was glotzen Sie so schockgefrostet? Ich wusste es. Alles klar, bin schon unterwegs. Und kleine, schnelle Schritte, wenn ich bitten darf. Wenn ich mal die Hufe hochreiße, dann will ich auch so aussehen. Alle so... Aha, auch ein Wortfindungsproblemchen, die Kollegin. Wie wär's mit friedlich, zufrieden, heiter gelassen oder gar glücklich? Sie kleiner Giftiger. Aus, ihr beiden, oder ich gehe mit dem Schlauch zwischen. Eugen, als unser erster Bedenkenträger stecken Sie ja wahrscheinlich schon knietief in der Materie, also... Irgendwelche Ähnlichkeiten im Tathergang, im Opferkreis, Tatorte, irgendwas. Ich meine, außer, dass die lieben Verblichenen so fotogen grinsen. Mm-mm, nichts. Dorf, Land, Vorstadt, Weibchen, Männchen, jede Alters- und Berufsgruppe. Ein verkrachter Mittelständler brachte es fertig, sich mitten im Fanblock von Energie die Pulsadern aufzuschneiden. Mantel drüber und ruhig ausgeblutet. Als er umfiel, hielt man ihn für besoffen. Oder hier. Der letzte Fall, die Kleine im Vergnügungspark, fährt 9 Runden mit diesen Schwanenkähnen durch Venedig-Attrappen und dann goldener Schuss in der 10. Na und? Ich kann mir vorstellen, dass man sich zum Schluss ein bisschen schön machen will. Fußball, Venedig, egal. Wer sagt denn, dass man zum großen Finale immer nur ins kalte, dreckige Wasser oder unter den Bus will? Also ich würde im Adlon die Karte hoch und runter fressen und mir dann das Pulverchen ins letzte Glas Champagner tun. Gab's auch schon. Nicht Adlon, aber Borcherts. 47, seit 6 Jahren auf Stütze. Sie legte ihren Abschiedsbrief in die Ledermappe mit der Rechnung. Hat Stil, die Lady. Und das klappte? Was hat sie denn da für Zeug geschluckt? Ich meine, sie hat sich die Trommel vollgehauen, es kann doch unmöglich so schnell wirken. Hat man ihr denn nicht den Magen ausgepumpt? Hat man. Nur eben ein bisschen spät, das Borcherts hat Stil. Wollte kein Aufsehen. Sie liegt im Koma. Sir Joscha, Sie kümmern sich darum. Sie sind da, wenn sie aufwacht. Ich nehme mir den Rummel vor. Eugen geht zum Fußball. Na klasse. Darf ich kaupeln? Ich rummel, Eugen flirtet mit den Karbolmäusen und Sie, wie ich weiß, lesen Sie Ihrem Sohn noch immer gute Nachtgeschichten im Energie-T-Shirt vor. Da liegt es doch auf der Hand. War ich deutlich? Soll ich es Ihnen in Marmor meißeln? Koma, Krankenhaus, ist doch prima. Sejoscha, welch Gnade für Ihre Haartracht. Nachgerade ein Beitrag gegen optische Umweltverschmutzung, würde ich sagen. Entschuldigung. Der Aktenstaub. Schneider, irgendwann kriege ich sie. Irgendwann. Meine Fresse, Mutter, wenn mich jemand sieht. Du glaubst doch nicht, dass ich mich mit dir in einen rosa Schwanenkahn setze und zu Sole Mio durch Kanälchen dümple. Ich habe noch was zu verlieren, Mutter. Und das wäre? Gut, lass es mich anders versuchen. Was würdest du davon halten, wenn deine künftige Schwiegertochter Horst hieße? Horst! Junge, so ist das. Seit wann empfindest du denn so? Mein Gott, aber das kannst du doch sagen. Ich hab doch nichts gegen... Mutter! Oh, Wachmesser. Ich glaube, der Junge will sagen, dass er nicht vons andere Ufer nicht ist. Nüchtern meine Kähne. Aber ich hab das Romantische mal eben auf kleine Mädels sortiert. Oder eben mal für so Boys oder so. Da tut er nicht ganz Unrecht nicht haben. Frau Wachtmeister? Von wegen ein Nachmittag mit nur wir Bede. Du ermittelst. Clever. Mal wieder das Nützliche mit dem Privaten verbunden, ja? Püt, bitte. Nicht, Püt, bitte. Du wirst mir jetzt ein Bier spendieren. Ein Bier und Achterbahn bis zur Kotzgrenze. Dich nehme ich aus, gute Frau, aber ohne Gnade. 1-0, würde ich sagen. Knorke Verhandlungsführung, Kleiner. Wenn du mal einen Ferienjob brauchst, ich kann Leute mit Mumm gut leihen. Halten Sie sich da raus. Sie sollen sich an die Person auf dem Foto erinnern und nicht meinen Sohn rekrutieren. Aber ich erinnere mir doch. Verschärft und wieg mal erinnere. Die Kleine hat mir das ganze Nachmittagsgeschäft versaut mit ihrer Kanüle im Arm. Hat erst 10 Runden im Voraus bezahlt und dann... 10 Runden? Ist das nicht ungewöhnlich? Frau Wachmeister, wir tun hier eine Oase von die Stille und innere Einkehr sein. Stille und Einkehr plus romantische. Da kann manch einer ja nicht genug von kriegen in unserer hektischen Zeit. Und bezahlt hat sie. Und besoffen in Kahn gekotzt hat sie auch nicht. Oder hat sie? Stille und Einkehr? Also wenn ich hier die Bilder ihrer Fotoautomatik sehe, Hosen runter, T-Shirt hoch, Schatten poppen und so. Nicht sehr stille, die Posen. Auf ein Erinnerungsbild kommt die innere Einkehr eben nicht so gut rüber. Und Spaß muss sein, muss ich dir ja wohl nie sagen. Ermittelt der Kleine jetzt mit Muttern mit? Pitt, halt dich zurück. Diese Erinnerungsfotos, wie oft schießt die Automatik die? Nach jeder Runde eins. Der Kunde kann wählen. Unschlagbare 1,50 Euro das Stück. Da hat man was für das Alter. Und wie lange haben Sie die Fotos im Computer? Was weiß ich, das Ding löscht die nach einer Weile automatisch. Pitt, kannst du die Dateien wiederherstellen? Kann ich. Du holst inzwischen Bier. Ich werde doch meinen eigenen Sohn nicht mit Alkohol versorgen. Ich werde doch meiner eigenen Mutter nicht in die Arbeit pfuschen. Gedeuke, der Junge. Absolut gedeuke. Ich adoptiere die auf der Stelle. Auf der Stelle. Eugen. Sie haben doch immer ein Aspirinchen im Schränkchen. Nee, nix Aspirinchen. Eigenbedarf. Man blökt im Fanblock nicht für die falsche Mannschaft. Ich musste mich freitrinken. Hey ja, Energie. Hey ja, stark wie nie. Aua. Aber wieso Sie? Ist der Rummel mit Ihnen durchgegangen? Mein Sohn. Achterbahn plus Kümmerling. Er erklärte das zu seinem Initiationsritual und als Mutter... Hat man nicht daneben zu stehen. Aua. Kenn ich. Ich habe meine damals mit Eierlikör fertig gemacht. Oh. Fies, aber schön, die alte mal out of control zu erleben. Mosche, Gemeinde. Ei, wisst ihr was? Ich wurde gerade in der Bahn auf Ende 20 geschätzt. Ach, es geht doch nix über ausreichend Schlaf. Nicht so laut. Guter Gott, ist mir ein Betriebsvergnügen durch die Lappen gegangen oder habe ich ein Déjà-vu? Ihr seht aus wie meine Koma-Dame. Sie ist also noch nicht aufgewacht. Sah kurz mal danach aus, hat sich sogar bewegt. Aber dann, nach Stunden, sage ich euch, nach Stunden... Legten Sie sich ein wenig dazu, oder was? Frau Kommissarin ermittelt per Nickerchen. Klasse, unser Bild in der Öffentlichkeit macht sich. Herrgott, dieses Piep, Piep, Piep der Instrumente und alles so halb verdunkelt. Aber hört her, die Dame war in der Klinik bekannt. Ellenlange Krankenakte, manische Depression, Suizidversuche, Tabletten, Alkohol, 4 gescheiterte Entzüge. Das ganze Programm. Keine Angehörigen und zuletzt sozialphobisch wie Kellerassel. Ich sag's ja, glasklarer Suizid. Schließen wir die Akten und ziehen um die Häuser. Bei mir nicht viel anders. Der Mann war überhaupt kein Fan. Jedenfalls kannte ihn niemand. Und diese Fußballfans, also die treten ja so in Horden auf, wo jeder irgendwie mit jedem in Verwandtschaft ersten Grades. Und auch schon 2 Suizidversuche vorher. Behandlungsabbruch auf eigene Verantwortung. Ich habe sein Bild den Nachbarn gezeigt. Nur Schulterzucken. Seine Bude. Himmel, ich kam gerade zur Wohnungsauflösung. Dreck, Pullen, Junkfood-Packungen. Am Spiegel 2 Fotos. Auf einem er selbst in besseren Tagen. Auf dem anderen, jetzt kommt's, Brücke. Kann man schlimmer enden? Brücke. Hermann Brücke im Intimbereich der Nasszelle? TZs Leib- und Magenpolitikerchen? Wie verzweifelt einsam muss man da sein? Liebe Kollegin, ich entscheide politisch mit dem Kopf. Und meine Präferenzen gehen Sie in Dreck an. Ich gehe schon ran. Bei eurer Fahne. Ja, stellen Sie durch. Oh, Herr Dr. Händel. Na klar erinnere ich mich. Und wie ich mich erinnere. Ja? Oh, und kam sie zuvor noch einmal zu sich? Ja, hat sie irgendwas? Nein? Sie wollte was? Ihre Handtasche. Ja, vielen Dank. Und mal nebenher, wann haben Sie denn heute Dienstschluss? Sajoscha! Entschuldigung, ich muss jetzt wohl. Vielen Dank, Herr Dr. Händel. Vielen, vielen Dank. Falls noch was sein sollte, Sie haben ja meine Nummer. Tja, die Dame ist heute Morgen verstorben. Kam kurz zu sich und wollte ihre Handtasche. Naja, wer stirbt nicht gern mit dem Liebsten im Arm? Liebe Kollegin, Ihre ständigen Amorositäten im Dienst nerven schon. Aber Ihre Ader fürs Makabere stinkt mir. Haben Sie die Handtasche wenigstens untersucht? Gut, das Makabere in mir wird runtergeschraubt. Aber, liebe Frau Hauptkommissarin, im Unterschied zu Ihnen bin ich auch noch Frau unter der Uniform. Und bei diesem Dienstpensum sehe ich keine Chance, eine Chance zu haben. Ich habe nämlich kein Privatleben. Richtig, Weiterstöße. Tritt dem kommunistischen Partner so stramm entgegen. Mutter! Der Oster hat mit seinem verkopften Zeuge ganz Land niedergemacht. Du hast der Herz, wo Anne nur Dienst mag habe. Geht da wohl weniger ums Herz. Wie kommst du denn hier rein? Ich bin im Dienst. Die Tür war offen. Die Tür war nicht offen. Jetzt ist sie offen, Hanne Bambel. Liebe Frau von Burg-Schlichtenhof. Einfach Gräfin. Auch wenn Ihnen das schwer über die marxistisch belegte Zunge geht. Gräfin, so viel Zeit muss sein. Mutter, es reicht. Also, Gräfin, sagen Sie einfach, was Sie wünschen und dann, ich bitte kniefällig, machen Sie sich hier schleunigst vom Acker. Kann das nicht warten, Mutter? Kann's nett, mein liebes Töchterchen, kann's nett. Deine Mutter hat nicht Geld, noch Zeit, noch Scham gescheut, dich bei dem Herrn Umlauf unterzubringen. Er schiebt dich dazwischen und zwar sofort. Na, ist deine Mutter nicht ein echter Teufelskerl? Was sagst du nur? Raus! Bitte, dann lauf doch weiter rum wie euer terroristisches Al-Qaida-Balkdame. Wer meinst du? Wer bitte ist Herr Umlauf? Ein Friseur, Eugen, ein Friseur. Aber mal wieder zurück in den Brötchenerwerb. Wieso, frage ich, wieso bringen die sich alle öffentlich um? Ich meine, die sind sozialphobisch, meiden jeden Kontakt, können nicht mehr die Wohnung verlassen. Aber dann, großer Auftritt. Und interessieren sich Sozialphobiker für Politik? Mein Kandidat hatte immerhin Direktkandidat Brücke am Spiegel. In seiner Situation dürfte ihm doch Wahl und so ein Zeugs herzlich wurscht sein. Junkies doch wohl auch. Und mein Rummelmädchen war sowas von Junkie, dass... Sajoscha, könnten Sie aufhören, in Ihre Handtasche zu wühlen? Wir gestatten uns nachzudenken. Es ist nicht meine Handtasche, es ist die der Koma-Dame, wenn's recht ist. Da. Was da? Brücke. Kann man eigentlich noch eine Fischbüchse aufmachen, ohne auf diesen Kerl zu treffen? TZ, Ihr Polizdar scheint so eine Art Ikone für den letzten Weg zu sein. Sajoscha, was hat vorhin Ihre Mutter gesagt? Dann lauf eben rum wie diese Al-Qaida-Terroristin da. Sie hat auf unsere Pinnwand geguckt, nicht wahr? Auf die Bilder von dem Rummelmädchen. Mhm. Meinen Sie sowas wie Selbstmord aus so Protestsuizid? Ihr habt sie doch nicht alle. Schulzens Rummelmädchen hebt jedenfalls auf jedem Foto die Hand zum Victory-Zeichen. Klar doch. Zwei suizidale Sozialphobiker kaspern sich mit einem ebenso selbstmörderischen Junkie ab und machen auf Freitod Opposition. Kinder, das ist so, als glaubt ihr an einen Kegelabend mit Eremiten. Hallo, noch jemand da oben zu Hause? Sozialphobie. Drogen im Vollbild. Die sprechen sich nicht ab, weil sie sich nicht absprechen können. Richtig. Die selbst können nicht, aber wenn ein Dritter oder ein Drittes, die Abschiedsbriefe. Stand da irgendwas von Glauben, bessere Welt im Nirvana, irgendeine religiöse Konnotation? Bin Laden, jetzt haben wir es mal wieder. Nee, die Briefe, die waren alle ganz diesseits. Kein Sinn mehr, keine Zukunft, keine Chancen und so ähnlich. Wie diesseits, genau. Eugen, ich will präzise Formulierungen, Wendungen, Floskeln, Sätze, Halbsätze, Worte, alles, was nicht recht zum Verfasser passen will. Stilbrüche, Gemeinsamkeiten und zwar von allen Fällen der letzten 6 Wochen. Doch, TZ, das kann ewig dauern. Ich habe einen ganz guten Berichtsstil, aber ich bin kein Literat. Dann werden Sie es eben in dieser Nacht. Sajoscha? Alles, was bei unseren Fällen auf Brücke verweisen könnte, und zwar lückenlos zurück bis zur Entstehung des Lebens aus dem Wasser, liege ich richtig? Donnerwetter, aus Ihnen wird doch noch was. Und Sie? Was machen Sie? Ich? Nun, ich werde nachdenken. Und das ist fair, ja? Nein, mein höherer Dienstgrad. Gute Nacht, ihr Lieben. Ich setz euch noch mal Kaffee auf. Ist das so ein Wachstumsding oder werde ich dich in Zukunft mit Fleisch an Eisenstangen füttern müssen? Pete? Das ist dein viertes Steak. Dein viertes? Ich hab gefragt, ob du was abhaben wolltest. Und außerdem siehst du es gern, wenn es mir schmeckt. Bis zum dritten Steak war das auch so. Aber ist nur mein Junge ist. Wie war der Mathe-Test? Mit vollem Mund redet man nicht. Alles klar. Friday Night ist gestrichen, es setzt Nachhilfe. Kann ich einen Joghurt haben? Müsste noch ein Eimer im Kühlschrank sein. Und, wie war's bei dir? Die Welt ein bisschen gerechter und sicherer geworden? Mutter? Pitt, ich will mich umbringen. Was? Ach, benimm dich gefälligst, hol einen Lappen, eine Sauerei ist das. Ich bin kurz davor. Was tue ich da am besten? Kummertelefon, Internet, eine psychiatrische Klinik anrufen. Aber wieso? Du hast einen geilen Job, du bist ein großer Alpha-Bulle. Ich bin auch nicht so schlecht aus der Form gekippt. Und Mathe kriege ich wieder hin, ich verspreche es. Und wegen dem Kerl, Mann, Mutter, der kommt schon. Nimmst du ihm ein bisschen ab, bist doch ein Feger für dein Alter. Aber das ist doch alles kein Grund. Was faselst du da? Mein Gott, Pitt, wie guckst du denn? Habe ich ein Melanom an der Stirn? Pitt. Was ist los? Was ist los? Sollten wir reden. Was los ist? Du hast gerade gesagt, dass... Ach Gottchen. Nein, ich will mich doch nur dienstlich umbringen. Quatsch, ich hab nur hypothetisch gefragt. Ach, war ja. Ich blöde Kuh, komm her, lange. Fass mich nicht an. Ich hasse dich, dich und deinen Scheißjob. Machst du richtig. Hab ich mir sauber verdient. Nun komm schon. Wenn du das nochmal machst. Gibst du mich zur Organspende frei. Schon verstanden. Also hypothetisch, ja. Also wenn ich so fertig wäre, dann würde ich nicht lange im Netz rumsurfen. Hallöchen, alle zusammen, will mir gerade die Lichter ausschießen. Das ist mehr die perverse Variante. Nee, ich glaube, wer so richtig runter ist, der tippt nicht auf Plastetasten und wartet auf den Website-Aufbau. Der, ja. Ich weiß nicht, der tut's einfach. Und wenn er noch nicht ganz will, Hilfeschrei und diese Nummer, dann flennt er die Freunde am Telefon voll und rennt auf die Straße, dass man ihn gleich findet oder so. Keine Freunde und auf die Straße rennen geht auch nicht mehr? Tja, Arschkarte. Vielleicht dann doch der Klassiker, Kummertelefon. Ist wie Feuerwehr, die schicken dann gleich den Notdienst und das Zeug. So schlimm damals? Ja, bin ich drüber hinweg. Außerdem war das mehr nur so eingekitschtes, gekränkter Stolz, Eitelkeit, oh weh, die Scheiße. Ich hab's gestoppt, bevor die hier waren. Mein armer Junge. Ah, nur aber Pfoten weg und hör endlich auf, dein Junges abzulecken, dir schießt ja fast die Milch ein. Du, Pittchen, du. Pittchen, du musst noch mal los, sag's doch einfach. Bin aber gleich wieder da. Pitt? Was noch? Meinst du, ich sollte wirklich abnehmen? Ich kann doch gar nicht genug von dir da sein. Wo findet man denn sowas noch? Charmant, charmant. So ein Fleisch, so gut abgehangen. Du Kröte, du bist ein Erb. Schönen Dienst auch, Mutchen. Bald man's heil. Endlich mal ein Tipp, endlich fühle ich mich verstanden. So, mein Gutste, hier wird aufgetischt. Was macht die schon wieder hier? Frau Gräfin war so freundlich, uns ein wenig mit einem Nachtmahl zu versorgen. Die reine engelsgleiche Menschenliebe, sie Sklavetreiberin. Gulasch für den Gulag, um zu schwätzen wie sie. Ein Nothilfeprogramm. Na gut, kann bleiben. Aber keinen Ton, Gräfin, keinen. Wo schmeißt sie ihn doch sowieso kaum auseinander, Krieg? Eugen, irgendwelche Ergebnisse? Ja, sieht so aus, als wenn sie recht hätten. Nein, nichts Religiöses, aber immer wieder so Sätze wie: Dieses Land wurde und ist durch Verbrecher verdorben. Ich ertrage es nicht mehr. Oder: Wenn diese Gesellschaft mich nicht will, will ich sie auch nicht. Oder noch klarer hier: Nein, Liebste, du hast keine Schuld, du nicht. Diese perversen Lügner an der Macht sind es, die einen Menschen in ein solches Elend treiben, dass er nur noch, naja, und so weiter und so weiter. Sonst klingt alles ganz privat, nur dann immer wieder solche Töne wie Appelle. Das Schwein. Der braucht keinen Koran oder Sektenhokuspokus. Der setzt einfach auf Verzweiflung. So eine Art Trittbrettfahrer des Elends. Motto: Hey Baby, dein Leben war sinnlos, dein Tod wird es nicht sein. Was für ein zynisches Arschloch. Ja, aber blöd kann er nicht sein. Erstens spielt er genau vor der Wahl mit den Medien. Jeder Brief kam irgendwie in die Schmierblattredaktion. Und zweitens, er muss einen Draht haben zu diesen, ja, ich sag mal, kaputten Seelen. Ich meine, wenn ich dicht mache, ja, dann will ich nichts und niemanden mehr hören. schon gar kein Gesinnungsquatscher. Ah, ein Therapeut oder eine Therapeutin. Na, in der Richtung. Man müsste rausfinden, wie, wodurch. Ewiger Hickhack, Presse, Freiheit, Schutz der Quellen und so weiter. Nicht viel anders, wenn wir die psychiatrischen Kliniken abklappern. Wir kommen nicht so einfach an die Krankenakten. Außerdem waren die Opfer nicht in ein und derselben Klinik in Behandlung. Manche haben sogar nie einen Therapeuten gesehen. Oha, jetzt kommt Ihr Kummertelefon. Nicht schlecht, Frau Kollegin. Nicht, wenn Sie was rausgefunden haben, liebe Auszubildende. Wir haben in zwei Fällen Verweise auf Direktkandidaten Brücke. Das ist kein allgemeiner Welt- und Politikerhass. Der oder die meint wahrscheinlich genau den. Finden wir einen Zusammenhang, liegen wir nicht schlecht. Hat Brücke irgendwelche Leichen im Keller? Leiche im Keller? Der ist Politiker. Es gibt keine politische Karriere ohne ganze Tiefgarage voll mit Leiche. Sie sollten den Mund halten, Gräfin. Außerdem gibt's durchaus noch ehrliche und integre Politiker. Lass gut sein, Mutter. Ich hab dir doch gesagt, mein Schulzin ist einfach nur putzig. Und das nach so vielen Jahren Weste. Können wir sie nicht mit heimnehmen? Sie kriegt die Köpfe, jede neue Untertasse mit Milch und einen Beißknochen von dem Che Guevara. Wenn die Damen sich jetzt mal wieder einkriegen wollen, ich bin nicht putzig. Ich verbitte mir, putzig zu sein. Nein, Frau Hauptkommissarin, nein. Was nein? Nein, keine Zusammenhänge bisher. Jedenfalls keine, die sich so eins, zwei fix aufdecken lassen würden. Wenn's so wäre, würden wir Ihren Hermann Brücke gar nicht mehr kennen. Die Herrschaften sind Profis. Normalbetrieb. Keine Ungewöhnlichkeiten in seinem Umfeld. Gut, zwei, drei Entlassungen, aber alles altersbedingt und einvernehmlich, wie es heißt. Ich bin da noch dran. Und das bleiben Sie auch. Vielleicht die Gegenseite? So ein Ding wie Barschel Pfeiffer damals, nur eine Spur schärfer? Brücke kandidiert immerhin zur Wiederwahl. Die ständigen Pressemeldungen zu den Suiziden vermasseln ihm ja die Erfolge seiner Amtszeit. Aber Schneider, ich denke, Sie lesen Zeitung. Der einzig ernstzunehmende Gegenkandidat hat vor 3 Wochen zurückgezogen. Brücke kandidiert allein, hat also quasi keine natürlichen Feinde mehr. Nein, das hier ist mir ein privater Krieg. Oder auch nicht. Oder nicht so ganz. Doch, einen Zusammenhang. Moment. Nicht einen Zusammenhang zu Personen, aber... Ich doofe Schnepfe. Was Neues, bitte? Die Termine sind's. Die Daten und Orte. Alle Suizide fanden kurz vor oder kurz nach Brückes Wahlkampfauftritten statt. Derselbe Ort und ungefähr die gleiche Zeit. Wissen wir also sicher, dass Brücke gemeint ist. Und, sind wir jetzt schlauer? Ich fürchte nicht, liebe Kollegin. Doch, Brückes finaler Auftritt findet morgen Nachmittag statt. Großkundgebung, Marktplatz, Big Showdown für die Wahl. Und, ja, also, wenn ich der oder die wäre... Nur mal Frage. Hatten wir in Deutschland eigentlich schon einen Selbstmordattentäter? Ich meine, einen so, naja, so richtigen. Sofort die Sicherheitskontrolle. Sprengstoffhunde. Wir müssen eine Mitteilung an das Innenministerium. Ruhe! Ruhe! 24 Stunden. Wir werden sofort informieren, richtig, aber bis dahin. Also, erstens. Allen Opfern gemeinsam ist die Verzweiflung und der Wille zum Selbstmord. Sonst nichts. Weder Beruf, noch Wohnort, noch Geschlecht, nichts. Kein Therapeut, keine Klinik oder Selbsthilfegruppe. Zweitens. In den Abschiedsbriefen finden sich ähnlich formulierte politische Konnotationen und die Briefe gingen an die Presse. Zudem fanden alle Suizide öffentlich statt. Trotz der Sozialphobie fast aller Opfer. Daraus drittens, es gibt jemanden, der die Opfer gesucht und gefunden hat und sie lenken kann. Oder umgekehrt, sie suchten und fanden ihn. Dieser jemand dürfte psychologisch versiert... Hinter einem Kummertelefon sitzen, schon verstanden. Wir gehen in dieses Callcenter und nehmen Sie alle prophylaktisch hopp. Gefahr im Verzuge. Ein Kummertelefon? Dieses Callcenter? Liebes Sajoscha, Kummer ist heute ein expandierender Markt. Hier, bitteschön. Ich habe mir erlaubt, nur ein paar der öffentlichen und privaten Angebote auf Seelentrost aus dem Internet zu holen. Hören Sie das? Das Scheißding hört nicht auf zu drucken. Egal, wir haben keine Alternative. Wir rufen da an. Wir machen was? Ja, klagen Sie, was das Zeug hält. Verzweiflung pur. Immer wieder möglichst politische Hasstiraden, Schuldzuweisungen, Wut. Ihr Leben ist leer, sinnlos. Sie sind nicht aufzuhalten. Improvisieren Sie. Ich weiß, dieser Mummenschanz ist nicht weniger eklig und zynisch. Aber wir haben nur noch 24 Stunden. Und der sagt dann, na Hallöchen, Sie wollen sich umnieten? Na, das trifft sich aber gut, ich habe da gerade das passende Bombengürtelchen am Lager. TZ, Mann, wie sollen wir ihn erkennen? Er oder sie wird Sie treffen wollen. Alle anderen halten Sie am Telefon, beruhigen Sie oder rufen Polizei und Feuerwehr. Der aber will Sie sehen. Los jetzt, Eugen, lassen Sie alle Leitungen für uns blockieren und keine Rufnummernanzeige. Er darf uns nicht draufkommen. Schulz mit TZ, alle Achtung. So viel Energie hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Wo ist mein Hörer? Sie hauen ab, und zwar sofort. Aber klare und jammern kann ich, und zwar allererste Liga. Ja, das stimmt. Kann ich nur unterschreiben. Also gut. Eugen, geben Sie der Gräfin ein Telefon. Ah, Schweinekotelett, schnapp ich dich. Ja, ja, ja, Sie haben ja recht. Ich bin nicht lächerlich und auch nicht klein. Und nichtig auch nicht. Nicht nichtig, kann man sich gut merken. Ja, wie war das nochmal? Niemand macht sich... Wie? Niemand macht sich durch die Fähigkeiten, die er hat, so lächerlich, wie durch die, welche er haben möchte. Das ist sehr schön. Sie wissen ja gar nicht, wie mir das hilft. Hm. Ja, ich klemm's mir hinter den Spiegel. Ja, sehr viel besser. Gleich morgen. Nein, gleich morgen nein, ich suche brauche ich niemanden. Gleich wird meine Freundin bei mir sein. Danke. Ich danke Ihnen. Nein, Sie müssen niemanden schicken. Und vielen, vielen Sie Dank. Weiter so. Nochmals vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Scheiße. Schulz. Was ist? Ich könnte kotzen. Wie lange soll das noch so gehen? Wir belegen hier vielleicht Leitungen für Leute, die es wirklich nötig haben. Na ja, geht mir auch nicht viel anders, Eugen. Hören Sie, ich gebe uns noch eine Stunde. Und dann... Ja, Gräfin, ich hab ihn. Halten Sie den Hörer zu. Hab ich. Halten Sie mich jetzt für früh vergreist, oder was? Geben Sie her, ich übernehme. Eugen, stellen Sie laut. TZ, das können Sie nicht. Meine Mutter hat hessisch geredet. Ich übernehme. Mutter, wie hast du dich genannt? Anastasia. Oh. Anastasia, sind Sie noch dran? Was ist da bei Ihnen los? Ja, ich bin noch dran. Ich konnte nur den Moment nicht, weil es ist doch alles so... So sinnlos. Ich weiß, Anastasia. Aber das muss nicht so bleiben. Wirklich nicht. Glauben Sie mir das? Ganz gleich, wie schlimm Ihnen das Leben mitgespielt hat, Sie haben eine Chance. Sie werden sehen. Wir finden eine Lösung. Geben Sie mir Ihre Adresse, ich bin gleich aber bei Ihnen. Aber können Sie denn da einfach so weg? Ich meine, das ist doch auch Ihr Geld da am Telefon. Mein Gott, was hat man Ihnen angetan? Es geht um Ihr Leben und Sie denken an mein Geld. Aber Sie können nichts dafür. Nein, daran sind ganz andere schuld. Ganz andere. Also, wo wohnen Sie? Händelstraße 28. Aber ich bin doch schon im Schlafrock. Und mein Haar, das kann ich keinem zumute. Machen Sie sich ruhig zurecht, das entspannt. Ich brauche ungefähr eine Stunde. Ich muss durch die ganze Stadt. Wird Ihnen das reichen? Sage mir anderthalb. In Ordnung. Bis gleich. Und Anastasia? Ja? Sie klingen schon viel besser. Irgendwie jünger, frisch. Danke. Sie sind sehr nett zu mir. Anderthalb Stunden. Ich richte meine Wohnung auf Notstand her. Eugen verwandt Sie. Lassen Sie sich von Ihrer Mutter informieren, was sie bereits erzählt hat. Jedes Detail. Zugriff auf Stichwort? Auf Stichwort. Ich höre... Budenzauber. Sollte ich nicht oder nicht mehr reden können, schalte ich die Stehlampe aus. Wie? Fußschalter schaffe ich noch mit einer Kugel im Hirn. Gut. Eugen, nochmal die Waffen kontrollieren, Equipment-Check und dann ab. Ist in Arbeit. Und ich? Der Mark war mein Abschluss. du rührst dich nicht von der Stelle oder ich schließe dich an die Heizung. Och. Also, er heißt Mark, okay. Und jetzt erzähl mal. Ohne ohne dein, also Kindchen, das war folgendermaßen kein Gelaber. Also das war folgende... Mutter! Ernst. Ich nehme sie sehr ernst, Anastasia. Genau das ist es ja. Jeder, selbst ihre besten Freunde, versuchen sie zu beruhigen, versuchen ihre Probleme kleinzureden. Oh, ich kenne das. Glauben Sie mir, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dieses Kopf hoch. Dieses so schlimm ist es doch nicht, dieses mach bloß keinen Unsinn. Unsinn? Anastasia, Unsinn? Ist eine solche Entscheidung Unsinn? Denken die Lieben, die ach so gut meinenden, man spiele damit herum? Macht sich vielleicht interessant, spielt sich auf, ist nicht mehr in der Lage, die eigene Situation klar einzuschätzen. Ist das Respekt vor Ihnen und Ihren Gefühlen? Ihrem Verstand, Anastasia? Man hält Sie für inkompetent, für wahrnehmungsgestört. Nennen Sie das Respekt, ist das Liebe? Nein, Mark. Wo Sie das jetzt wo so sagen, das ist ja nett. Aber die wissen das doch nicht, Anneste. Und woher wissen Sie das alles? Ich meine, Sie sind doch auch noch nicht so alt und überhaupt, was soll ich denn jetzt bloß machen? Herrgott, wie auf einen kranken Gaul und das nun seit Stunden. Die soll endlich die Lampe ausknipsen und ich stopfe ihm seinen Respekt in den Schlund. Halt die Klappe, Schneider. Sie versucht's doch, aber bisher haben wir nichts, womit wir ihn kriegen können. Aber er hat sie doch besucht. Überengagement. Wollen Sie ihn dafür einbuchten? Anastasia, es wäre unverschämt und herablassend, wenn ich Sie in Ihrer Situation belügen würde. Nein, Anastasia, ich habe Respekt vor Ihnen. Und genau deshalb sage ich, ja, es ist schlimm, dass Sie Ihre schöne Wohnung verlieren. Ja, es ist furchtbar und erniedrigend, dass Sie schon in Ihrem Alter keine Chance auf dem Arbeitsmarkt mehr haben. Und haben Sie sich nicht Mühe gegeben? 200 Streubewerbungen sind keine Mühe? Und ob? Man hat Sie umgeschult, man hat Ihnen eine Zukunft versprochen und Sie haben das geglaubt und sich wieder und wieder beworben. Soll ich jetzt wieder jemand sein, der Ihnen verspricht, dass alles besser wird? Und dann? Wenn ich durch diese Tür hinausgehe, was dann? Ich sag's Ihnen, Anastasia, dann geht es wieder los. Sie werden sich vor blasierten Personalchefs demütigen, betteln werden Sie vor einem Schnösel vom Vermieter, vielleicht sogar mit ihm ins Bett müssen. Sie werden Ihre besten Freunde anpumpen, Ihnen mit Ihren Problemen in den Ohren liegen, bis niemand mehr mit Ihnen reden will. Will schon keiner mehr. Ich ja auch nicht. Die Schulde. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich gehe schon gar nicht mehr aus dem Haus. Ich kann nicht. Ich denke immer... Dass man es Ihnen ansieht? Ja. Dass jeder sieht, wie am Ende Sie sind? Ja. Oh. Oh. Oh. Anastasia, man sieht es. Niemand kann so ein Elend ertragen, ohne dass es Spuren hinterlässt. Niemand. Aber Sie, Anastasia, Sie selbst können Spuren hinterlassen. Ihr Leben muss nicht sinnlos gewesen sein. Und würden Sie zögern, wenn es diese Möglichkeit gäbe? Gehören Sie auch zu denen, die da noch zögern? Zu diesen selbstmitleidigen, kleingläubigen Wichten, diesen... Sicher nicht. Sie doch nicht. Sie würden nicht zögern, Anastasia, nicht wahr? Nein. Aber ich kann doch nichts. Jedenfalls nichts, was man gebrauchen kann. Oh doch, Anastasia, oh doch. Ich sehe Sie als eine Frau mit Mut und Kraft und Entschlossenheit. So sinnlos und schwer Ihr Leben verlaufen sein mag... Setzen Sie ihm ein anderes Vorzeichen. Machen Sie aus Ihrem unbedeutenden Leben ein bedeutendes. Ein Paukenschlag. Was soll es nützen, einsam und unbeachtet zwischen Ihren vier Wänden zu sterben? Ein sinnloses Leben, ein sinnloser Tod? Sie, Anastasia, wollten nicht so leben. Man hat Sie dazu gezwungen. Fühlen Sie denn keine Wut, keinen Zorn? Ha! Ich könnte um mich beißen, mich selber beißen könnte ich, so stinkig bin ich. Gut, das ist sehr gut. Anastasia, ich werde Sie jetzt verlassen. Aber ich komme wieder. Versprochen, gleich morgen schon. Und Sie? Nein, Sie werden jetzt nicht schlafen. Sie sind viel zu aufgewühlt. Setzen Sie sich hin, Anastasia. Setzen Sie sich hin und schreiben Sie sich alles von der Seele. Arbeit, Wohnung, das ganze Elend. Lassen Sie nichts aus. Geben Sie all Ihre Wut, Ihren Zorn in diese Zeilen. Versprechen Sie mir das? Ja. Auf einen Morgen, Anastasia. Auf einen Morgen. bringen Sie mich noch zur Tür. Aber das gibt's doch nicht. Die lässt ihn einfach abhauen. TZ, folgt ihm. Wehe, ihr verliert das Arschloch. Und keinen Zugriff, hört ihr? Keinen Zugriff. Lichthupe, wenn ihr mich verstanden habt. Eugen, geben Sie Licht. Nein, warten Sie, bis er vorbei ist. Jetzt und los! Ihr habt ihn. Habt ihr ihn? Ja, Eugen observiert ihn, aber Sajoscha... Schulz, der steht unter Druck. Dem ist jemand abgesprungen. Sie hätten ihn sehen sollen. Sie werden doch nicht zögern. Nein, Sie doch nicht. Sie Sajoscha. Werden doch nicht zögern. Fast hätte ich ihn gehabt. Fast. Aber clever, das Aas. Clever. Haben Sie gehört? SET. Support Empathy Truth. Der fährt perfekt eine psychologische Therapietechnik. Erst unterstützt er mich. Dann, hoho, fühlt er mit. Dann packt er seine Wahrheiten aus, seine Lösungen. Aber ich krieg ihn, Schulze, ich krieg ihn an den Eiern. Nein, kriegen Sie nicht. Bitte? Nein. Nicht in diesem Aggregatzustand. Sehen Sie sich doch an. Sie können ja nicht mal eine Zigarette halten. Ich rauche nicht. Sajoscha, Sie rauchen. Oh. Ja, oh. Die Herrschaften von der Politik bestehen auf ihrer Show. Die Veranstaltung wird nicht abgeblasen. Man könnte nicht auf jede abenteuerliche Vermutung reagieren. Immerhin hat man die Sicherheitskräfte und Kontrollen verstärkt. Abenteuerlich, na, scheiß drauf. Ich werde ihn jedenfalls hopp nehmen. Sicherheitsverwahrung, Tatverdacht. Ich kann ihn zumindest für 24 Stunden aus dem Verkehr ziehen. Und dann ist der Rummel vorbei. Und er macht bei nächster Gelegenheit weiter. Schulz, wir kriegen ihn so nie dran. Wir brauchen ihn in flagranti. Und ich hänge ihm dafür ein wirres Huhn als Köder hin? Nee, Kollegin, ich brauch den Job noch ein paar Jahre. TZ, der will mich. Der hat nur mich und er hat keine Zeit mehr für noch einen Gang Gehirnwäsche. Der wird Fehler machen. Und wenn nicht? Wenn nicht, wenn nicht. Schulz haben wir damals an der Akademie eingecheckt, um jetzt, wenn nicht zu flennen. Gut, aber Sie sind sofort auf Normalpuls und kühl wie Gefrierfach. Keine Frage. Stellen Sie den Sekt an mir kalt. Wir werden ihn brauchen. TZ, Sie steigen jetzt ein und fahren los. Das ist Wahnsinn. Wir hätten Sie wenigstens verkabeln sollen. Und wenn er ihr tatsächlich so einen Gürtel umlegen will, fliegt sie auf. Nein! Sie müssen dranbleiben. Ecke Kowalski-Straße übernehme ich. Ein schöner Brief, Anastasia. Ein wirklich schöner. Ich weiß nicht, wo es da so aufgeschrieben stand. Ja, furchtbar, ich weiß, aber dieses Elend wird ein Ende haben. Und was für eines. Das hatten wir doch beredet, nicht wahr? Hatten wir das nicht besprochen, Anastasia? Ja, man darf nicht aufgeben. Man muss sich wehren. Bis zum Schluss muss man sich wehren. Wegen der Würde und so. Richtig, meine Freundin, genau so ist es. Und ich werde bei Ihnen sein. Sie sind nicht allein. Einmal, Anastasia, dieses eine Mal sind Sie nicht allein. Sie kommen jetzt. Ich sehe Sie. Ich übernehme. Viel Glück. Ja, Eugen, ja. Bitte. Kommen Sie, Anastasia. Wir sind da. Keine Angst, Anastasia. Haken Sie sich einfach bei mir ein. Und herein in die gute Stube. Ach, Rose, Champagner. Für Sie, Anastasia, nur für Sie. Und sehen Sie her. Die vielen Menschen, sie sind alle wegen Ihnen gekommen. Sie wollen wissen, was Sie zu sagen haben. Aber ich hab denen doch nichts zu sagen. Oh doch, Anastasia, oh doch. Eine sehr einfache Botschaft, eine Botschaft, die jeder versteht. Sehen Sie diese Jacke da? Eine Sanitäterjacke. Und Sie werden ein Sanitäter sein, Anastasia. Sie werden die kranken Hirne wieder gesund machen. Sehr schnell, auf einen Knopfdruck gewissermaßen, Anastasia. Sie haben nicht umsonst gelebt. Man wird von Ihnen sprechen. Alle werden von Ihnen sprechen. Und man wird von Ihnen gelernt haben. Verstehen Sie das? Ja. Wenn Sie jetzt die Arme heben wollen, ich werde Ihnen etwas mitgeben, was... Nein, Mark. Sie heben jetzt die Arme. Aber Anastasia... An die Wand, die Beine bereits. Herr Joscha, nehmen Sie ihm das Zeug ab. Vorsichtig! Er hat den Zünder noch nicht gesteckt. Ihr Schweine, ihr dreckigen Bullen. Komm nur, Pfeife, ein schönes Plätzchen für dich. Runter auf den Boden! Herr Joscha, sind Sie... Nein, sie ist in Ordnung. Führen Sie den Mann hier ab. Klären Sie ihn über seine Rechte auf. Rechte? Rechte? In diesem Schweinestaat hat man kein anderes Recht, als langsam zu verrecken. Danke, ich bin aufgeklärt. Moment, warten Sie, Eugen. Mark, sehen Sie mich an. Sie sind ein intelligenter Mann. Warum das alles? Was haben Sie gegen diesen Brücke, ein einfacher Politiker? Ach, und Sie? Einfacher Politiker. Einer für alle Bullenschnalle. Man kann jemand mit einem blauen Brief killen und der unterschreibt die noch vor dem Frühstück so mal nebenher. Die Entlassungen? Aber wie ich weiß, waren die einvernehmlich. Und altersbedingt, klar doch. 20 Jahre. Die hat ihm 20 Jahre das Protokoll gemacht. 6 Sprachen. Eine Frau von einer Klasse, wo du niemals hinlangen wirst. Und dann, es tut mir leid, ihn mitteilen zu müssen. Einfach so von einem einfachen Politiker, einem Mann des Gemeinwohls. Alles klar mit einvernehmlich und altersbedingt. Sie war erst 53. Ihre Mutter? Es tut mir leid, aber... Ach ja? Tut Ihnen leid? Dann übernehmen Sie doch bitte Ihre Grabpflege, ja? Das Arschgesicht soll mich endlich abführen oder ich kotze. Hoppla, hoppla, hoppla, mein Freundchen. Ich werde dir zeigen, woher... Lassen Sie es gut sein, Schneider. Führen Sie ihn einfach ab. Komm, nur Pfeife. Ein schönes Plätzchen für dich. Sir Joscha. Würden Sie bitte das Fenster schließen? Gern, Tizet. Sehr gern. Einer für alle. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Es spielten Schulz, Franziska Trögner, Serjoscha, Nina Weniger, Eugen, Stefan Kaminski, Leika, Monika Hessenberg, sowie David Szyszynski, Michael Klobe und Michael Rotschopf. Komposition und Musik Tim Frühwirt. Ton Andreas Meinitzberger. Regieassistenz Jana Wuttke. Regie Alexander Schumacher. Produktion Deutschlandradio Kultur 2006.